das sogar über Tage drei Todesopfer zu beklagen war. Schacht 3 wurde vollständig zerstört. Weinende Frauen an Kohlezeche. Bilder von Gruben und Glocken häufen sich. Die 466 Kumpel der Morgenschicht waren verschüttet. Niemand wusste, wie viele von ihnen überhaupt die Detonation überlebten. Es kommt hier immer wieder zu Methanausgasungen. Der Bergmann nennt sie schlagende Wetter. Ein Funke und das Methan explodiert.